Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. So, die erste Nacht in Oldenburg ist wieder überstanden und kaum geschlafen, Rückenschmerzen wie Sau. Also es ist schon ein Unterschied, wieder in einem anständigen Bett zu schlafen. Und wir haben das Fenster wieder auf. Ja, wir hoffen, das stört nicht allzu sehr. Und ja, es ist sehr unangenehm. Unangenehm nicht, das ist live wieder, das schneiden wir nicht raus. Es ist sehr ungewohnt, wieder in seinem eigenen Bett zu schlafen. Und ja, die Betten in Borkum, ja, man muss es ehrlich sagen, sind nicht der Bringer. Viel zu weich und da hatte ich auch die ersten Wochen Rückenschmerzen gehabt, aber jetzt in meinem eigenen Bett, auf meiner Schlafcouch, muss man sich erst wieder dran gewöhnen. Ich, wir und mein Studio und Biscuit haben es heute wieder sehr genossen, hier durch die Wälder zu streifen und Tauben zu jagen. Ja, wie ich schon gestern gesagt habe, man muss sich erst wieder dran gewöhnen, in seiner Heimat zu sein. Aber wir denken mal, das geht jedem so. Ja, das war es erstmal für heute. Schon wieder ein Knoten in der Zunge. Ja, in diesem Sinne, thank you for listening. Have a nice day. Bleibt uns gewogen und morgen gibt es mehr von uns, von Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Thank you for listening. Have a nice day.